ganz an mein Herz. Lass dich als Schaf auf meiner Schulter liegen. Ich halte dich ganz zart und fest, hab keine Angst vorm Runterfliegen. In meiner Herde darfst du sein, ich bin der Weg für dich und auch dein Ziel. Mein Schritt ist fest und sicher und mein Plan für dich hat Stil. Mein Schaf, mein Kind, komm schlaf auf meine Schulter ein. Ich lass dich niemals los, trag dich ins Himmel rein. Ich bin dein Hirtenboss. Ich lass dich niemals los, trag dich ins Himmel rein. Ich bin dein Schaf, und dir wird überhaupt nichts fehlen. Auch wenn es dunkel ist, auf mich kannst du zählen. Mein Schaf, mein Kind, komm schlaf auf meine Schulter ein. Ich lass dich niemals los, trag dich ins Himmel rein. Ich bin dein Hirtenbaum. Ich lass dich niemals los, trag dich ins Himmel rein. Ich bin dein Hirtenboss. Mir ist dein Blöcken nie zu viel, dein Stolpern und dein Zögern nie zu schwer. Du bist mein Knuddel, liebes Schaf, und ich dein cooler Herr.